Ich lag die ganze Nacht wach. Zwischendurch kam ein Traum. Ich trieb auf dem Ganges. Musik stieg von den Ufern und verwandelte die Landschaft, an der wir vorbeitrieben, mit jedem zweiten Gongschlag. Und doch war nichts Abruptes in diesem Wechsel. Es war ein Gleiten von einer Welt zur anderen. Und sie alle waren sich ähnlich, wie freundliche Schwestern. Dann stand aus einem Bambuswald ein Mann auf. Er trug eine preußische Uniform. Er sah wie Schomburg aus. Er füllte seine Brust mit Luft und schrie über den Fluss: »Stillgestanden!« Sofort fielen die Landschaften, als seien sie aus Wolken gebildet gewesen. Ich erwachte und sah die dämmerige Krankenstube. Das würde geschehen, wenn ich morgen sprechen würde. Nein, ich würde mir meine Träume nicht nehmen lassen, mochte Schomburg denken, was er wollte. Als Schomburg am nächsten Tag kam, bat ich mit Zeichen um ein Stück Papier. Er zögerte erst, dann ging er weg und brachte mir Bleistift und Papier. Ich weiß nicht mehr, was ich schrieb. Ich weiß nur, dass ich zuerst vom Ganges schreiben wollte, dann mich aber besann in der Furcht, dass er mich für geisteskrank halten könnte. Ich schrieb so etwas wie die Bitte, mich aus diesem Zimmer wegbringen zu lassen. Er antwortete nicht mit Worten. Er nahm das Papier und schrieb darauf: »Draußen musst du sprechen. Hier kannst du träumen.« Reichte mir das Blatt, lächelte und ging, ohne sich umzuschauen. Ich überlegte lange und angestrengt. Mittag kam. Die stumme Fütterung der Blicklosen. Ich sah mich um. Kurdel ließ sich seine Schüssel von dem rothaarigen Wärter füllen, stieg dann auf sein Bett, hob die Schale zur Decke und sagte in strengem Ton: »Ich kann es so nicht essen. Ist Menschenfleisch darin. Nimm es heraus.« Niemand hörte auf ihn. Er pflegte sich nach einer Weile warten, wieder niederzusetzen und alles zu essen, das wenige Fleisch, das herumschwamm, den Kohl und die Graupen. Dann kam der monotone Seufzer des Westfalen, der seit seiner Einlieferung vor 8 Tagen das Essen verweigerte. »Der Herr hat mir befohlen, iss nicht, und der Krieg wird zu Ende gehen.« Er wiederholte es viel leiser als am ersten Tag. Er war schon schwach. Der Herr zog ihn schon hinüber in die Welt, wo kein Krieg mehr war. Ander schlang sein Essen und rannte für mehr. Der Wärter hieb ihm eine neue Kelle voll in Anders Kübel. »Ich glaube, du bist ganz normal«, sagte er mit einem misstrauischen Blick auf Ander, der eilig seinen Löffel in die dicke Suppe stach und wieder zu schlingen begann. »Nochmal. Normal.« Das Wort hallte wieder von den weißgekalkten Wänden. Normal war Hunger. Normal war ihn zu bekennen. Normal war gleich KV, kriegsverwendungsfähig. Wer aß, konnte auch schießen. Wer schießen konnte, gehörte nicht in die Heimat. Es war mir, als wenn alles in diese Kategorien zusammenschrumpfte. Ich roch die Suppe. Sie aßen in ganz Deutschland jetzt dieses Gemisch aus Graupen, dünnen Fäden von Fleisch und Kohl. Warum lebten sie noch in Häusern? Sie gehörten in Höhlen und sollten sich Haare aus der ganzen Haut wachsen lassen. Der Geruch machte mir Übelkeit. Es war Menschenfleisch, das sie aßen. Es war Viehfutter. Es war Gnadensuppe für uns. In Wirklichkeit sollte man uns verhungern lassen. Wozu waren wir noch gut, wenn wir nicht mehr zurückkehren konnten zum Schießen? Ich ließ den Löffel fallen. Ich wollte die Schüssel vom Bett streifen. Brechreiz stieg in mir auf. Die Schleier kamen wieder vor meine Augen. Ich sank in weiche Wolken, meine Brust brach ein wie eine Pappschachtel, auf die man tritt. Ich hob die Arme. Es war wie ein Ertrinken, nur meine Hände waren noch in der Luft. Ich selbst war schon unter der Wasseroberfläche. Im letzten Augenblick griff mich ein Arm. Ich öffnete die Augen und sah Schomburg. Wenn es der rothaarige Wärter gewesen wäre, hätte ich zugeschlagen und wäre aus Furcht und Entsetzen und Lust am Sterben wohl wieder in meinen Abgrund gerast, mit den Flügeln flatternd und mit Felsen um mich werfend. Dieser Blick des Doktors aber hielt mich fest. Meine Fingernägel müssen tief in sein Fleisch gegangen sein. Ich weiß, dass ich ihm wehtun wollte, aber es war, als ob damit meine eigenen Schmerzen weggingen. Er hielt aus, ohne mit den Wimpern zu zucken. Sein Blick war fast starr. Er sprach nicht. Ich wollte nicht zur Front zurück. Ich wollte nie wieder zur Front zurück. Ich wollte mit den Kranken dieses Saals ewig bleiben. Ich wollte sofort hinaus, denn der Wahnsinn kroch aus ihren Betten an Mainz und konnte jeden Augenblick zuschlagen. Ich wollte sprechen, damit Schomburg mich verstehen konnte. Ich würde nie mehr sprechen und sie alle betrügen mit dem äußeren Schein meines Abgestorbenseins. Ich wollte herumgehen im herbstlichen Garten, auf Bäume klettern und Früchte schütteln und singen dabei, dass es in den Bergen widerschallte. Ich wollte in meinem Bett liegen wie ein weißer Vogel, nur Auge sein und manchmal müde mit den Händen winken wie ein Vogel, der Abschied nimmt. Ich erzählte ihm dies alles, ohne dass ich den Mund aufmachte. Er antwortete nach einer langen Weile. Er beugte sich dabei vor. Er wird nach Wein riechen, wie ein alter Priester, dachte ich. Aber er hatte einen ganz natürlichen, sauberen Atem. Ich sah den schmalen Kopf an. Er hatte eine auffallende Ähnlichkeit mit dem Kopf des Grafen Ordas, wie ihn Greco gemalt hatte. Es gefiel mir, dass Spanien zu mir sprach, denn es war nicht das Spanien von Philipp, dem verdrängten Fanatiker, sondern vom edlen Don Quixote. »Ich zwinge dich zu gar nichts«, sagte er. »Ihr seid zu genug Dingen gezwungen worden, die nichts mit euch zu tun hatten. Ich will nur, dass du langsam aus diesem Gefängnis herauskommst. Es gibt keinen Weg von hier zurück. Fürchte nichts dergleichen. Hier geht man entweder in völlige Nacht oder in einen anderen Tag. Du wirst in einen anderen Tag gehen. Es wird nicht mehr der Schützengraben sein. Weißt du, dass du von einem Graben gesprochen hast? Du bist nicht Gabens. Mach dir nichts vor. Du bist Regler, Gustav Regler, ein Kind dieses Rheinlands. Deine Mutter wird kommen, deine Großmutter, sie wird dich besuchen. Lass sie sprechen. Sprich mit ihnen und bereite dich vor, dieses Haus zu verlassen. Er hielt meine Hände in der Hand. Er sah mich nicht mehr an. Seine Stimme war wie ein Summen von Bienen. Ich lag in der Wiese und hörte sie. Ich halte dich nur noch, bis diese Offensive vorbei ist. Sie werden nicht durchkommen. Du sollst kein Loch stopfen, wenn ihre Front Löcher bekommt. Du sollst deinen eigenen Weg gehen. Du bist ehrgeizig. Deshalb wirst du morgen auch mit mir sprechen. Du wirst mir sagen wollen, dass du kein Simulant bist. Ich weiß das. Aber du hast Unrecht. Wir sind alle Simulanten, vor uns selbst. Er schien mein Erstaunen zu bemerken und schwieg eine Weile, als ob er überlegen wolle, ob er zu viel gesagt habe. Dann schüttelte er den Kopf. Er schien sich Recht zu geben. Behalte das für dein ganzes Leben im Sinn. Wir sind alle Simulanten. Wir lügen uns an. Du lügst dich an, dass du den Krieg verachtest, aber nur ein Teil von dir verachtet ihn. Der andere Teil will, dass du zurückgehst und in dieser schamlosen Frühjahrsoffensive dir Lorbeeren holst. Du hast es im Anfall mir erzählt. Er lächelte und beugte sich vor zu mir. Weißt du, dass du im Anfall sprichst? Es ist nichts krank in deiner Kehle. Du willst stumm bleiben. Du weißt nicht, was du sagen sollst. Du fühlst dich sauberer, wenn du stumm bist. Das ist ein guter Einfall, ein sehr guter. Bleib dabei. Du wirst viel dagegen sündigen, aber komm zurück zu diesem Einfall. Du wirst dich dabei erholen. Sprich morgen, als wenn du deine Kehle vom Schleim reinigen wolltest, und versprich mir eines, keine Zeitung zu lesen, solange dieser Krieg dauert. Dieser Krieg ist zu Ende für dich. Du hast das begriffen. Aber in diesem Land hat jeder zwei Seelen, die eine, die klar sieht, und die andere, die sich von der Masse erpressen lässt. Du wirst dich noch oft erpressen lassen, aber du wirst auch ebenso oft die Strecke abwerfen, die du dir hast umlegen lassen, und wirst wieder gesund werden. Ich erinnere, wie ich bei diesem Wort zusammenzuckte und wie er seine Rede unterbrach. Er sah mich lange an, meine Hände haltend, als wenn er durch sie Nachricht aus meinem Innern erhalten könnte. Er erhielt sie auch, denn nach einer Weile fuhr er fort, genau wo er stehen geblieben war. Aber er wusste nun, was mich hatte zusammenzucken lassen. Du brauchst dich nicht zu fürchten, dass du wirst wie die Normalen. Du bist zu anders dafür. Dein Gehirn hat ein anderes Gleissystem, eins, auf dem es leichter Zusammenstöße gibt. Wir müssen auf die Weichen mehr aufpassen, ich genauso. Ich bin dazu noch Weichensteller für all die hier im Haus. Es ist zu viel Nebel über der Landschaft. Wenn du zu viel Nebel siehst, zwick dich erst ins Fleisch. So. Er zwickte meine rechte Hand. Ich sah es und fühlte kaum den Druck. Ich muss traurig ausgesehen haben. Er merkte es und beschloss, stärkere Mittel anzuwenden. Seine Stimme veränderte sich. Und diesmal war es, als schriebe er mit einem Stahlgriffel seine Worte auf die Wachstafel in meinem Innern. Jedenfalls, als ich heute die Szene wachrief in mir, stellte ich fest, dass ich nur auf der Tafel abzulesen hatte. Jedes Wort war noch darauf und leserlich, sehr leserlich. Zwing dich, hier zu bleiben. Es gibt viele Mittel dazu. Die einen begeben sich in Gefahr. Gefahr hämmert dich zusammen, sodass du dich fühlen kannst. Viele Preußen tun so. Andere reiben sich die Knie blutig beim Beten. Sie schlagen sich die Fingerknöchel wund an den Toren ihres zweifelhaften Himmels. Die Dritten rennen sich die Stirn ein an Büchern. Andere ersäufen sich im Alkohol und finden sich dann als Leiche in ihrem eigenen Rausch schwimmen. Ganz Verrückte versuchen sich in Liebesaffären. Sie finden am wenigsten, denn es steckt nicht im Fleisch. Soweit ich sehen kann, wirst du dich in deinem eigenen Hirn suchen. Deine Augen schauen nach innen. Einverstanden? Es ist genug Platz in unserem Schädel und genug Dunkel, um darin herumzustöbern. Aber renn nicht zu heftig dagegen. Die Wände haben eine ganz feine Haut. Sie entzündet sich leicht und Augen haben ihre Zeit. Man kann nicht alles sehen zu gleicher Zeit. Augen brauchen mehr Ruhe, wenn sie brennende Augen sind. Und jetzt geh schlafen. Ich will morgen deine Stimme hören. Das Essen, das ich dir abends schicke, kommt aus meiner Küche. Er fuhr mir schnell mit der Hand über die Augen. Ich schloss die Lider und hörte ihn aufstehen und weggehen. Ein Glücksgefühl, wie nach einem warmen Bad, überkam mich. Vielleicht kann man es eine Hypnose nennen, aber das Wort sagt so wenig gegenüber dem wirklichen Eindruck, den mir sein Sprechen machte. Es sind nun 30 Jahre her, dass er da vor einem bleichen, jungen Soldaten saß. Ich hörte ihn eben wieder. Seine Stimme war immer noch kräftig. Seine Weisheit war stärker als alle Tyrannen, die uns inzwischen mit ihren Phrasen bestürmt haben. Am nächsten Tag wurde mein Bett in ein leeres Zimmer geschoben. Ich lag dort nur 5 Minuten, dann ging die Tür auf und meine Mutter trat ein, mit meiner Großmutter. Sie hatten eine weite Reise gemacht, brachten Esswaren, Marmeladen, weißes Brot. Ich sah sie an und wartete, dass ich sprechen könnte. Aber Schomburg war im Unrecht. Ich wollte nicht in die Welt dieser beiden Frauen zurück. Sie hatten erfahren, wo ich war, sie sahen, dass ich keinen Verband trug, und Mutter sah mich an mit dem Bedauern der echten Mutter, aber auch mit der Furcht des normalen Menschen vor dem Irren. Ich wollte irr bleiben. Ich gab nach kurzer Zeit Zeichen, dass ich müde sei und allein sein wolle. Der Wärter, der hinter einem Vorhang gewacht zu haben schien, war sofort im Zimmer und trieb die Frauen weg. Sie versprachen, am Nachmittag wiederzukommen. Ich sah sie nicht an. Ich hatte Angst, dass sie mich mitnehmen würden. Für eine Minute lag ich allein mit geschlossenen Augen, auf der Suche nach interessanten Dunkelheiten in meinem Hirn, von denen der Doktor gesprochen hatte. Da rührte mich ein Wind an. Ich öffnete schnell die Augen. Vor mir stand mit ihrem Regenschirm meine Großmutter. Sie beugte sich blitzschnell nieder zu mir und sagte, »Wunderbar gemacht. Lass sie nichts merken. Dieser Krieg ist nicht eine faule Kartoffel mehr wert.« Damit war sie verschwunden. Ich habe nie herausgefunden, wie sie in das verriegelte Zimmer zurückgefunden hatte. Sie hatte mich schelmisch mit ihrem Regenschirm auf die Schulter getippt. Der Ritterschlag von Gauner zu Gauner. Ich hasste die Intimität, die meinem Schweigen eine so ungeheuer vulgäre Erklärung gab. Ich hasste den Besuch obschon die Großmutter eine äußerst liebenswerte Frau war, voll Fantasie und sprühend von einer witzigen Verachtung aller Preußen. Ich rieb an der Schulter. Ich wollte mich trennen von dieser Berührung, die mich vergiftete. Die einzig wirksame Trennung aber konnte nur das Wort sein. Ein Pistolenschuss aus meiner Kehle, eine Entsicherung meiner geladenen Zunge. Als sie am Nachmittag noch einmal kamen, richtete ich mich im Bett auf und ohne Anstrengung sagte ich: Ich bin kein Simulant und kein Drückeberger, und wenn ich wieder gehen kann, werde ich mich freiwillig zur Front melden. Der Wärter trat hinter dem Vorhang hervor und winkte mir freundlich zu. Ich sah noch, wie er die beiden Frauen aufforderte, mich jetzt allein zu lassen. Das sei gewiss eine schwere Anstrengung gewesen. Ich ließ mich zurücksinken ins Bett. Am Abend hatte ich hohes Fieber. Es war ein langer, schwerer Abend. Eine jener Folge von Stunden, die man nie vergisst und die zurückzurufen man Kraft braucht. Aber vielleicht ist dieses Zurückrufen heute ein endgültiges Begräbnis. Aber vorher muss ich ein Wort über Dr. Schomburg und seinen Westfalen sagen. Schomburg liebte seine Kranken, wie ein Astronom die Sterne liebt. Er suchte nach Gesetzen in ihnen, die ihm die Gesunden nicht enthüllten. Alles war Übergang. Wahnsinn konnte in jedem Augenblick nach einem Gesicht greifen und die Maske wegziehen. Dann war das wahre Gesicht da, das des Übergangs. Dort gab es wieder Gesetze, die des Wechsels, das Spiel mit allem und allem. Schomburg war weit davon entfernt, an einen christlichen Gott zu glauben. Aber er konnte nicht schlafen, wenn er ihm in einem Kranken begegnete. Dann gab es Händeschütteln und Zeremonien, Verbeugungen und Fragen, ein richtiges Protokoll. Als es mit dem Westfalen zu Ende ging, war er dauernd zugegen oder er ließ sich rufen. Er versuchte ein letztes Mal, den rothaarigen Bauern seinem Gott abspenstig zu machen. Er ließ die Frau kommen. Er glaubte, ihr Geruch, der Anblick ihrer Brüste, ihr Atem, der einmal als ein Liebesstöhnen dem Mann entgegengeströmt haben musste, könne seinen Einfluss nicht verfehlen. Schomburg war ein Heide. Er hielt Pan für den Herrn. Kein geruchloser Gott konnte stärker sein als der pferdefüßige Herr der Felder, der gierigen Blumenkelche, der schießenden Äste, der brünstigen Hirsche und Esel, der Mädchen mit den knospenden Brüsten und der Burschen, die hinter Hecken lauerten, überlaufend von Lebenssaft. Die Frau kam mit einem Korb von Dingen, die Deutschland seit Monaten nicht mehr gesehen hatte, geräuchertem Schinken, Heubutter, lockerem Bauernbrot. Sie war ein kräftig duftender Beweis, dass nur einer Kriege gut übersteht, der, der die Erde betreut. Sie war nicht aufgeklärt worden, wie es stand. Sie wusste nichts von den künstlichen Mahlzeiten, die Schomburg versucht hatte, dem Kranken aufzuzwingen. Sie sah aber beim ersten Blick, dass es nicht gut stand. So gab sie sich einen Ruck und lächelte, als sie auf den blicklos vor sich starrenden Mann zutrat. Sie beugte sich vor zu ihm und küsste ihn, der in Kissen halb aufrecht saß, auf die Stirn. Sie war noch jung, die Brüste steckten in einer Leinenbluse und rundeten sich einladend vor dem Kranken. Er aber sah geradeaus in sein Nebelland. Schomburg wachte im Hintergrund. Die Frau packte ihre Kostbarkeiten aus. Sie schnitt eine Brotscheibe, bestrich sie mit Butter und belegte sie mit dicken Scheiben Schinken. Als sie das Brot zu seinem Mund führte, öffnete er zum ersten Mal seine Lippen. Er hatte plötzlich wieder so viel Kraft, dass man es im ganzen Saal hörte. »Er hat mir befohlen, nichts mehr zu essen. Dann wird der Krieg in kurzem zu Ende sein.« Die Frau sah ihn erschrocken an. Sie schob das Brot noch einmal an seinen Mund. Viele Kranke sahen ihr zu. Sie gewahrte die hungrigen Augen ringsum. Alle wollten essen, nur der nicht, um den es ihr ging. Sie begann, die Esswaren zu preisen. Aus den Betten nickte man ihr zu. Schomburg stellte sich nun in den Blick des Mannes, der sofort seinen Satz wiederholte. »Er hat mir befohlen, nichts mehr zu essen. Dann wird der Krieg in kurzem zu Ende sein.« Schomburg schien die Frau wegrufen zu wollen, aber er kam zu spät. Ein Gruseln schüttelte sie. Dann hob sie ihre Tasche und schlug auf den Mann ein. Sie traf eine kleine Ader in dem bleichen, durchsichtigen Gesicht. Ein Rinnsal von Blut begann die hohlen Wangen herabzusickern. Aber die Frau hielt nicht mehr an. Hier schien ihr die größte Sünde begangen, die ein Mensch begehen kann. Einer verachtete die Früchte der Erde, und der eine war ihr eigener Mann. Schomburg winkte den Wärtern. Sie sprangen herbei und führten die Frau hinaus. Sie schrie, und einen Augenblick hörte es sich an, als ob der Dämon nun sie selber erfasst hätte. Aber dann schlug die Tür zu, ein Schlüssel knarrte, und die Stille, unsere äthergeladene, weißgekalkte Stille, kroch in den Saal. Schomburg befahl den Wärtern, nach der Wunde zu sehen. Während sie die Stirn des Kranken wuschen, sah er in die leeren, blauen Augen. Er schien auf einen letzten Schrei des Kranken zu warten, aber er musste aufgeben. Der Dämon war stumm. Schomburg kam zu mir herüber und kündigte mir an, dass ich am nächsten Tag Besuch haben werde, und ging. Und nun war der Besuch schon fortgefahren. Ich war wieder bei meinen Freunden, war wieder auf der Insel, die wir vom Festland losgelöst hatten. Ich konnte sprechen, aber das würde mich nicht mit der schamlosen Außenwelt verbinden. Ich würde hier bleiben, bis ich freiwillig wegginge, zur Front zurück. Wohin sonst konnte man freiwillig gehen? Vielleicht zu den Gesunden? Lieber wieder im Schlamm sitzen und Leuchtkugeln abschießen oder Tote ausgraben. So weit war ich gekommen, als das Sterben im Saal anfing. Plötzlich fiel der Paralytiker in der Ecke links von mir aus dem Bett. Sie legten ihn zurück. Dann sahen sie auf ihn, und ohne ein weiteres Zeichen verstanden sich die Wärter. Der eine ging weg und kam mit einem dunklen Wandschirm wieder. Er stellte ihn um das Bett herum. Das war die einzige Unterscheidung, die man einem Sterbenden gewährte. Sonst war Tod keine Privatsache mehr. Nach einer Stunde kam ein Priester. Ich sah nur seinen Schatten. »Herr Pöhler«, rief ich. Es war der Name meines Religionslehrers. Der Mann hinter dem Wandschirm hatte genau seine Figur. Der schwarze Berg tauchte wieder auf. Es war wirklich der schwarze Berg. Er stand nun hinter dem Paravent und sprach von der Hölle. Er schilderte die Qualen des Feuers, die Schreie derer, die zu spät bereut hatten. Zwischendurch fragte er den Kranken, ob er seine Sünden bereue. Nach dem Glauben der Kirche kann nur ein Mensch bei Verstand seine Sünden bereuen. Der Paralytiker konnte helle Augenblicke haben, ohne dass man es äußerlich feststellen konnte. So wiederholte der schwarze Berg seine Aufforderung zur Reue 100-mal, auf dass ein gütiger Gott dem Sterbenden die Ohren öffne, um den letzten Anruf zu hören und sich den Himmel zu öffnen, ehe es zu spät war. Der Glaube des Priesters war groß. Er stand eine ganze Stunde. Ich hörte seine dunkle Stimme wie eine Trommel. Dann erinnerte ich mich immer nimmer die Höllenuhr. Ich begann, mich in meinem Bett zu schaukeln. Ich genoss es, dass es gerade diese Worte waren, mit denen ich dem Saal zeigte, dass ich wieder sprechen konnte. Der Wärter schien einen Anfall zu befürchten, und nervös von dem Sterben, das in der Ecke anging, kam er und schlug mir ins Gesicht. Es brannte. Dies war mein erster Gedanke. Mein Gesicht brannte wieder. Sie konnten keine Nadeln mehr hindurchstecken, ohne dass ich die Nadeln gespürt hätte. »Es brennt«, rief ich. Aber er verstand mich wieder falsch und lief weg, den Doktor zu rufen. Dr. Schomburg kam nicht. Er ließ die Priester zu, aber er wollte nichts persönlich mit ihnen zu tun haben. Ich hörte den Wärter zurückkommen. »Der Doktor ist verhindert«, sagte er, beruhigend. Er schien die Ohrfeige zu bereuen, aber ich hatte viel Wichtigeres zu tun, als ihm darum böse zu sein. Der schwarze Berg hob seine Stimme. Das Röcheln des Kranken unter ihm nahm zu, dann brach es ab, während der Geistliche noch einmal sagte, »Bereue deine Sünden, mein Sohn, bevor du vor deinen Richter trittst.« Der Sohn war bereits vor seinem Richter.